Andacht am 21.04.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Petra, gelesen von Ulla. Fragen und Antworten, Teil 1. Guten Morgen, wir sind hier zu einem weiteren Live. Das ist seltsam, es ist Donnerstag und Daniel ist nicht hier, sondern Gracie. Warum ist das so? Weil Daniel nach Katalon fährt, beziehungsweise weil er schon dort ist. Heute werden wir wieder Fragen und Antworten haben. Gracie, gefällt mein neues T-Shirt. Wollt ihr die Geschichte dieses T-Shirts hören und erfahren, wie verrückt Reinhard ist? Ich war auf einer Konferenz in Goiânia und trug mein Lieblingsshirt. Du weißt schon, das schwarze T-Shirt mit dem Kreuz drauf. Und darauf steht, es ist vollbracht. Ich liebe dieses T-Shirt. Ich habe so viele T-Shirts, aber ich denke, es ist mein Lieblingsshirt. Ich hatte mit diesem T-Shirt den ganzen Tag gepredigt. Ich denke von 8 Uhr morgens bis spät in die Nacht. Und die Klimaanlage im Gebäude war aus. Es war sehr heiß und du kannst dir vorstellen, dass ich am Ende des Tages sehr verschwitzt war. Dann gingen wir abends noch weg, um Hamburger zu essen, denn Daniel hatte Hunger. Und als ich aus dem Auto stieg, sagte der Ehemann von der Frau, die die Konferenz organisiert hatte, »Ich liebe dieses T-Shirt. Wo hast du es gekauft? Ich möchte das T-Shirt auch kaufen.« Ich sagte, »Leider habe ich es nicht gekauft. Ich weiß noch nicht einmal, wo du es bekommen kannst. Jemand aus Europa hat es mir geschenkt.« Ich merkte, dass es ihm wirklich sehr gefiel. Weißt du, was ich gemacht habe? Mitten auf der Straße mit vielen Menschen um uns herum zog ich mein T-Shirt aus. Eine Frau rief, »Sie ziehen Ihre Klamotten mitten auf der Straße aus!« Ich sagte, »Ja, das stimmt.« Und ich gab das T-Shirt dem Mann und sagte, »Es gehört nur dir. Du musst es lediglich waschen.« Er stand dort und schaute mich einen Moment lang an, wie ich so mit nacktem Oberkörper auf der Straße stand. Und dann zog er sein eigenes T-Shirt aus und sagte, »Hier, nimm meins.« Und so bekam ich dieses T-Shirt. Und die Frau sagte, »Wie peinlich ist das? Ein Pastor zieht mitten auf der Straße sein T-Shirt aus.« Ich rief sie zu mir und sagte, »Jetzt sprechen wir mal drüber, was peinlich ist. Stell dir vor, du bist alleine im Schlafzimmer deines Hauses, niemand ist da, du gehst duschen und dann gehst du aus der Dusche ins Wohnzimmer, ganz nackt, weil du davon überzeugt bist, dass niemand außer dir im Haus ist. Und dann siehst du mich in deinem Wohnzimmer. Was machst du augenblicklich? Ah, und dann versuchst du, dich zu bedecken.« Die Frau sagte, »Ja.« Ich fragte, »Wie war Jesus am Kreuz?« Er war nackt. Es war nicht so, wie viele Leute denken. Jesus hatte am Kreuz nichts um seinen Körper gewickelt. Die Schrift sagt, er war nackt und seine Arme waren ausgestreckt, als er gekreuzigt wurde. Alle gingen vorüber und er konnte sich nicht bedecken. Weißt du, warum das geschehen ist? Weil alles, was am Kreuz geschah, ein Austausch war. Jesus trug deine Peinlichkeit, damit dir nie wieder irgendetwas peinlich sein muss. Es gibt Christen, die sagen, ich kann keine andere Sprache lernen, weil ich mich davor schäme, dass ich dabei Fehler mache. Es gibt Christen, die sagen, ich habe Angst zu prophezeien. Was ist, wenn ich einen Fehler mache? Das wäre so peinlich. Ein Christ sollte keinerlei Peinlichkeit in seinem Leben empfinden, denn Jesus hat alle Peinlichkeit der ganzen Welt am Kreuz getragen, als er nackt war. Denkt nur an die vielen Dinge, die wir niemals tun, weil es uns peinlich ist, dass wir einen Fehler machen könnten. Überlegt, mit wie viel Schmerz in unserem Inneren wir leben, weil wir als Kinder von unseren Eltern blamiert worden sind. Denk daran, wie häufig wir durch geistliche Leiter mit Hilfe von Scham kontrolliert oder manipuliert werden. Lehne jegliche Beschämung ab. Ich habe mein T-Shirt mitten auf der Straße vor allen Leuten ausgezogen und ich war dabei kein bisschen beschämt. Ich lehne Peinlichkeit ab. So einfach ist das. Okay, jetzt fangen wir mit Fragen und Antworten an. Ach, das ist nett. Denise stellt gar keine Frage, sondern sie macht uns ein Kompliment. Vielen Dank. Erste Frage. Wie kann ich den Himmel betreten? Antwort von Reinhard. Ich kann dir das hier im Live nicht erklären, denn wir haben dazu nicht genügend Zeit. Dies ist ein Thema für eine ganze Woche in unserer Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. Nächste Frage. Hier ist eine Frage, die viele Menschen haben, deshalb werde ich sie beantworten. Sie lautet: Wie kann ich für jemanden beten, der Drogen nimmt und trinkt? Wie kann ich solchen Menschen helfen? Reinhards Antwort. Leute, ich möchte euch daran erinnern, dass ich eine Verpflichtung gegenüber all meinen Zuhörern eingegangen bin. Ich werde immer hundertprozentig ehrlich sein. Ich werde euch nie eine Antwort geben, die sich nett anhört, wenn ich das nicht hundertprozentig in meinem Herzen glaube. Deshalb gebe ich jedem die absolute Freiheit, nicht mit mir übereinzustimmen, denn davon bin ich ehrlich überzeugt. Ich habe diese Entscheidung getroffen, weil ich festgestellt habe, dass viele Leiter dies nicht tun. Sie geben dir eine Antwort, die sich nett für dich anhört. Doch als Christ macht es keinen Sinn, politisch korrekt zu sein. Dies ist meine Antwort für dich. Das Erste, was du herausfinden musst, ist Folgendes. Ist diese Person bereit und willig, frei von Drogen und Alkohol zu werden? Frage sie nicht, möchtest du aufhören zu trinken und Drogen zu nehmen? Denn jeder, der noch ein kleines bisschen Verstand hat, sagt dazu ja. Doch du musst die tatsächliche Herzenswahrheit entdecken. Besteht tief in ihrem Herz eine echte Sehnsucht danach, frei zu werden? Wenn die Antwort darauf nicht ja lautet, gibt es nichts, was du tun kannst. Es gibt nichts, was du beten kannst. Ich sage dir auch warum. Denn Gott respektiert die freie Entscheidung eines Menschen. Wenn du das Neue Testament studierst, wirst du entdecken, dass wir nie dazu aufgerufen werden, für die Errettung von Menschen zu beten. Vielen Leuten wurde beigebracht, bete für die Errettung deines Nachbarn. Doch das steht nicht in der Bibel und ich sage euch, warum es nicht in der Bibel steht. Die Bibel sagt, dass Gott die ganze Welt bereits mit sich versöhnt hat. Aus Gottes Sicht ist also alles erledigt. Das, was noch fehlt, sind die Menschen. Paulus sagt, nachdem Gott die Welt mit sich selbst versöhnt hat, wurde uns der Dienst der Versöhnung gegeben. Und wir flehen dich an. Bitte versöhne dich mit Gott. Das ist der biblische Weg. Du musst diese Person anflehen. Bitte nimm doch Christus am Kreuz an und du wirst frei von Drogen und Alkohol sein. Doch wenn diese Person sagt, lass mich in Ruhe, dann ist die traurige Wahrheit, dass du zuschauen musst, wie Menschen, die du liebst, ihr Leben zerstören. Wir müssen endlich mit offenen Händen leben. Wir müssen Menschen loslassen und ihnen erlauben, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Denkst du, Gott ist glücklich darüber, dass sich die Kinder, die er liebt, durch Drogen und Alkohol und andere Abhängigkeiten zerstören? Es schmerzt ihn viel mehr als dich. Und dennoch erlaubt er ihnen, dies zu tun. Wenn du also wirklich beten willst, weil du diesen Drang verspürst, dann gibt es nur ein Gebet, das für mich Sinn macht. Du kannst beten, dass ihre Herzensaugen erleuchtet werden, so dass sie sehen und Gott kennenlernen können. Aber zu beten, dass Gott ihre Probleme löst, macht keinen Sinn. Denn durch das Kreuz wurden sie bereits freigesetzt. Sie müssen diese Befreiung lediglich annehmen. Doch Gott muss sie nicht mehr befreien. Nächste Frage. Wie führt man ein leichtes Leben? Ich fühle mich überfordert und überwältigt. Antwort von Reinhard. Zieh in mein Haus ein und beobachte, wie ich lebe. Das ist die beste Antwort, die ich dir geben kann. Ich führe ein leichtes Leben. Ich habe viele Verantwortungen. Als Präsident von Brazilian Kids Care und der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen, durch das Mentoring und die Betreuung von Menschen auf der ganzen Welt, habe ich jede Menge Arbeit. Mir geht die Arbeit nie aus. Doch ich führe kein gestresstes Leben. Nicht wahr, Gracie? Nein. Ich wollte mich nur vergewissern, denn das könnte ja auch nur meine Sicht sein. Ich bin überhaupt nicht gestresst, ich lebe im Frieden und ich führe ein leichtes Leben. Ich bin glücklich und fröhlich. Dies ist das Erste. Jesus sagte, kommt zu mir und lernt von mir. Matthäus 11, 28. Und dann sagt er, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus sprach hier von drei Dingen. Zuerst einmal musst du kommen. Wohin gehst du jeden Morgen? Zu deinem Handy? Zu all den Nachrichten, die du beantworten musst? Denkst du über all die Arbeit nach, die du heute tun musst? Tja, dann wird dein Leben niemals leicht. Sobald du deine Augen öffnest, musst du zu Jesus gehen. Nicht religiös. Ich bin ein Christ und muss beten und die Bibel lesen. Nein, nein, nein, das ist ein schweres Joch. Du wachst auf und sagst, danke Jesus, du bist wunderschön. Du bist wunderschön. Danke, danke, danke. Du verbringst die ersten 15 Minuten des Tages einfach damit, ihm dafür zu danken, wie freundlich er ist. Also komm zu ihm. Das zweite ist, lernt von mir. Lies die Evangelien und schau, wie Jesus sein Leben gelebt hat. Es ging ihm gut, wenn es kein Essen gab, denn er blickte einfach zum Himmel auf und sagte, Vater, ich danke dir. Und dann vermehrten sich der Fisch und das Brot. Lerne von Jesus. Beobachte, wie er sein Leben geführt hat. Und kopiere es. Schau, was er über Geld gesagt hat. Und dann gehorche ihm und tu all das, was er gesagt hat. Wir wollen von diesem und jenem Coach lernen. Wir wollen von diesem Pastor lernen, von jenem Prediger, von allen möglichen Typen. Doch je mehr du das tust, desto schwerer wird dein Leben sein. Überleg doch, was mache ich im Internet? Ich lehre euch über Jesus, wie er gelebt hat. Ich gebe euch niemals irgendwelche anderen Schlüssel zum Leben. Egal worüber ich rede, ich werde immer zurück zu Jesus kommen. Jesus ist der Schlüssel. Also lerne von Jesus und lerne nicht von irgendwelchen anderen Personen. Komm zur Ruhe und lies die Evangelien und sage, wow! Das ist fantastisch. Dann lernst du von ihm. Und das Dritte, was Jesus gesagt hat, ist: Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Du musst dir die einfache Frage stellen: Warum ist mein Leben so gestresst? Wahrscheinlich, weil du so viele Lasten trägst, aber nicht die Lasten von Jesus. Wenn Jesus sagt: Geh und tu dies, und der Pastor sagt: Geh und tu jenes, dann hören wir auf den Pastor anstatt auf Jesus. Wir tragen Lasten der Religion, Lasten der Gemeinde, Lasten, die wir uns selbst auferlegt haben. Wir tragen so viele Lasten, aber nicht seine. Wenn du lernst, auf seine Weise zu leben, wirst du ein leichtes Leben führen. Es gibt keinen anderen Weg, wie ich dir helfen kann. Nächste Frage. Das ist eine Frage, die ich eigentlich nicht beantworten sollte, aber ich werde es trotzdem tun. Sie lautet: Ist es Sünde, wenn man Geld mit Zinsen verleiht? Gibt es eine Stelle in der Bibel, die das klar mit Ja oder Nein beantwortet? Antwort von Reinhard: Es ist wirklich komisch, dass wir immer eine Ja-Nein-Antwort haben wollen. Das ist merkwürdig. Was zeigt uns das? Wir wollen nach dem Gesetz leben. Das Gesetz sagt: Verleihe kein Geld mit Zinsen, deshalb tue ich es nicht. Ich sage dir, was ich tue, und dann kannst du dir überlegen, was du tun willst. Denn es gibt auch Bibelverse, die uns raten, überhaupt niemandem Geld zu leihen. Also, was mache ich? Ich verleihe niemandem Geld und ich borge mir auch kein Geld. Ich tue das nie und ich sage euch auch, warum. In Römer 13 steht: Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Das heißt, die Bibel sagt: Habt keine Schulden, außer die Schuld der Liebe. Das ist eindeutig. Außerdem sagte Jesus: Wenn du etwas leihst, dann erwarte nichts zurück. Doch wenn du etwas verleihst, ohne es zurückzuerwarten, hast du es weggegeben. Ab und zu fragen mich Menschen, die mir sehr, sehr nahe stehen, ob ich ihnen etwas leihen kann. Ich sage immer nein. Meine eigenen Kinder haben mich gefragt, ob ich ihnen Geld leihen kann. Die Antwort ist nein. Wenn du in der tiefsten Krise deines Lebens steckst und Geld leihen willst und ich habe dieses Geld, werde ich trotzdem nein sagen, denn ich verleihe kein Geld. Ich sage euch, was ich tue. Ich gebe Geld. Wenn du also in der tiefsten Krise steckst und ich das Geld habe, werde ich es dir geben, aber ich verleihe kein Geld. Jesus sagte: Erwarte es nicht zurück. Deshalb erwarte ich es nie zurück, sondern ich gebe es. Und es gibt einen dritten Grund. Im Buch der Sprüche, das ein Buch der Weisheit ist, steht: Wer etwas leiht, ist der Sklave von dem, der ihn geliehen hat. Das heißt, wenn du jemandem Geld leihst, und wir vergessen jetzt einmal die Zinsen, du leihst einfach jemandem Geld, dann hast du ihn damit zu deinem Sklaven gemacht. Warum möchtest du, dass jemand dein Sklave ist? Wir sollen Brüder und Schwestern sein und einander lieben. Deshalb borge ich mir nichts, weil ich nicht der Sklave eines anderen sein will, auch nicht von einem Banksystem. Ich bin der Sklave von Jesus. Selbst bei Brasilien Kids Care bauen wir nichts mit geliehenem Geld. Wir tun das nicht. Es ist ein Prinzip von uns. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Nun triff deine Entscheidung. Ein letzter Gedanke. Ich habe miterlebt, wie einige der besten Freundschaften wegen diesem Thema zerstört wurden. Man leiht dem anderen Geld, etwas geht schief und er kann es nicht zurückzahlen. Nun bist du wütend auf ihn, er ist wütend auf dich und am Ende landet das Ganze vor Gericht. Dann steht ihr vor einem Scherbenhaufen. Wenn wir Menschen lieben, warum sollten wir dann Beziehungen durcheinander bringen? Wenn du anderen Menschen helfen willst, dann gib ihnen dein Geld. Und wenn du Menschen nicht helfen willst, dann sage nein. Das ist mein Rat. Nächste Frage. Okay, das ist eine Frage, über die ich nur sehr kurz sprechen werde. Hat Jesus gesagt, dass man durch Fasten und Beten diesen bestimmten Dämon oder unseren Kleinglauben austreibt? Antwort von Reinhard: Unseren Kleinglauben. Jesus sagte, dass du durch Fasten und Beten deinen Kleinglauben und deinen Unglauben loswerden kannst. Du wirst dadurch keinen Dämon los, denn Dämonen gehen, weil du Autorität in Christus hast, nicht weil du irgendetwas tust. Wenn Dämonen gehen würden, weil du fastest und betest, würde das bedeuten, dass du durch deine eigenen Werke Autorität über Dämonen bekommen kannst. Und das widerspricht allem, was am Kreuz passiert ist. Nächste Frage. Schau, wie komisch manche Menschen sind. Die Frage lautet: Was ist mit Victor Acevedo passiert? Antwort von Reinhard: Ich weiß es nicht. Ich folge niemandem im Internet. Ich folge niemandem auf Instagram. Ich weiß nicht, was er tut, wo er ist, was er sagt. Ich weiß gar nichts. Wenn du wissen willst, was mit Victor Acevedo passiert ist, musst du Victor fragen, nicht mich. Ihr Leute seid sehr lustig. Nächste Frage. Wenn ich mit meinem Freund schlafe, ist das Sünde? Wir werden im September heiraten. Antwort von Reinhard: Ja, es ist Sünde. Natürlich ist es Sünde und ich sage dir warum. Weil du denkst, dass ihr im September heiraten werdet, aber du weißt es nicht. Tatsache ist, dass du mit einer Person des anderen Geschlechts schläfst, der nicht dein Ehemann ist. Das ist Sünde. Jetzt ist April. Ich habe erlebt, wie viele, viele Beziehungen auseinandergebrochen sind, sogar noch wenige Wochen vor der Hochzeit. Deshalb, solange du nicht verheiratet bist, weißt du nicht, ob du heiraten wirst. Und sag mir nicht, wir werden auf jeden Fall heiraten. Das weißt du nicht. Gott kennt die Zukunft, du nicht. Die andere Frage lautet: Warum willst du bereits mit ihm schlafen, wenn er nicht dein Ehemann ist? Wenn du so verzweifelt bist und unbedingt Sex haben willst, wird deine Ehe ohnehin nicht schön werden. Lass mich dir etwas über Intimität und Ehe sagen. Die erste Intimität, die du mit deinem Partner haben musst, ist geistliche Intimität. Sie ist viel wichtiger als jede andere Intimität. Die zweite Intimität, die ihr haben müsst, ist intellektuelle Intimität. Ihr müsst auf intellektueller Ebene von Herz zu Herz miteinander verbunden sein. Die dritte Intimität, die ihr haben müsst, ist emotionale Intimität, durch die du das empfindest, was dein Partner empfindet und verstehst, was dein Partner fühlt. Und die letzte Intimität, die ihr braucht, ist körperliche Intimität. Körperliche Intimität ohne geistliche, emotionale und intellektuelle Intimität ist nichts anderes als ein körperlicher Akt in einer körperlichen Beziehung. Deshalb ist Sex in vielen Ehen kaum etwas anderes, als wenn man zu einer Prostituierten geht. Das hört sich furchtbar an, nicht wahr? Aber es stimmt. Selbst in christlichen Büchern wird das so beschrieben. Sie schreiben Folgendes: Sei den ganzen Tag nett, über zu deiner Frau, dann wird sie dir abends Sex geben. Also was machst du? Du bezahlst sie mit netten Worten und netten Taten, um Sex zu bekommen. Bei einer Prostituierten ist das genau gleich. Du bezahlst sie, um Sex zu bekommen. Das ist so furchtbar. Wie gehst du also mit deiner Frau um? Du liebst sie und behandelst sie gut, weil es genau darum in einer Ehe geht. Mach die körperliche Intimität nie zu deiner Priorität. mach sie zur letzten Priorität. Ich möchte dir etwas sagen, und ich bin seit 35 Jahren verheiratet. Je mehr du die geistliche, intellektuelle und emotionale Intimität zu einer Priorität machst, desto mehr wirst du die körperliche Beziehung genießen. Denke einmal darüber nach. Wir tun diese Dinge genauso, wie die Welt es tut, und dann wundern wir uns, warum unser Leben nicht erfüllend ist. Ja, es ist Sünde. Nächste Frage. Wie kann ich mehr lieben? Reinhards Antwort: Wir würden viel Zeit für dieses Thema benötigen, aber wenn es dir wirklich ernst ist und du das wirklich lernen möchtest, haben wir zwei Produkte. Ich habe ein Buch mit dem Titel »In vollkommener Liebe leben« geschrieben. Es ist lebensverändert und lehrt dich, wie man liebt. Und ich habe einen Kurs mit 30 halbstündigen Lektionen, die nur davon handeln, wie man in Liebe lebt. Du findest ihn auf Instagram. Nächste Frage. Das ist so süß. Die Frage lautet: Kann ich einen Kaffee trinken, bevor ich am Morgen meine Zeit mit Jesus habe? Antwort von Reinhard: Nein, du kannst das nicht tun. Du musst den Kaffee mit Jesus machen. Mach ihn nicht vor deiner Zeit mit Jesus. Wenn du aus dem Bett aufstehst, dann sage einfach: Jesus, komm, wir machen Kaffee. Dann gehst du in die Küche und fragst: Jesus, wie stark sollen wir den Kaffee heute machen? Warum willst du Jesus in deinem Zimmer sitzen lassen, um in die Küche zu gehen und Kaffee zu machen, bevor du wieder zu ihm zurückkehrst? Weißt du, du verbindest dich innerlich mit Jesus, er ist in dir und er liebt es, wenn du mit ihm Kaffee machst. Leute, wir müssen aufhören, so religiös zu sein. Wisst ihr, ich gehe mit Jesus unter die Dusche, ich mache Kaffee mit Jesus, ich frühstücke mit Jesus. Christus lebt in dir. Wir müssen viel natürlicher in unserer Beziehung mit Jesus werden. Dann wird das Leben leicht und fröhlich werden. Aber es ist eine süße Frage, ich mag sie. Also, von jetzt an gehst du los und machst Kaffee mit Jesus. Danke fürs Zuhören, das ist das Ende des ersten Teils von diesem Fragen- und Antwortenblock.